Die blinden Flecken der Sentimentalisten. Hyde scheint sich dieses Beispiels nicht bewusst zu sein. Hätte er sich die Inspiration bei Freud geholt, wären ihm vielleicht zwei blinde Flecken in seiner Theorie aufgefallen. Schon Freud hat nämlich betont, wo es war, soll ich werden. Das war als ein Projekt der Emanzipation gemeint. Das Bewusstsein sollte sich über die dunklen Triebe des Unbewussten erheben. Diese Möglichkeit blendet Hyde aus, wie übrigens auch Prince, und darin liegt der erste blinde Fleck seines Ansatzes. Wir können unsere emotionalen Impulse nämlich zensieren und kontrollieren. So verspüren Progressive zwar auch Ekel bei den Tabu-Geschichten, aber sie gründen darauf kein moralisches Urteil, sondern schalten die Vernunft ein. Der Reiter hat in diesem Fall Verfügungsgewalt über den Elefanten. Schon philosophische Diskussionen genügen oft, um den emotionalen Dickhäuter zu zähmen. Als ich vor einigen Jahren ein Semester über Moralpsychologie abgehalten habe, hielt am Anfang des Semesters ein guter Teil der Studenten die Inzestgeschichte von Julie und Mark für moralisch verwerflich. Am Ende aber so gut wie niemand mehr. Der zweite blinde Fleck liegt darin, dass Hyde und Prince moralischen Fortschritt nicht erklären können. Wären wir unseren emotionalen Neigungen hilflos ausgeliefert, würden wir immer noch so denken und handeln wie Urmenschen in der Steinzeit. Gerade in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aber war der weltweite moralische Fortschritt beispiellos. Zuvor existierte allenfalls die Idee der Menschenrechte, aber keine verpflichtende Charta der Vereinten Nationen, die inzwischen 193 Staaten unterzeichnet haben. Noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es so viele Staaten, die frei und demokratisch verfasst sind wie heutzutage. Im Westen haben Frauen nicht zufällig dieselben Rechte wie Männer, sondern weil uns Fairness inzwischen wichtiger ist als Autorität. Und Homosexualität ist in Europa zu Recht keine Straftat mehr. Übrigens seit Herbst 2018 auch nicht mehr in Indien, das sonst im Vergleich eher traditionelle Werte hochhält.